Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. 13. Kapitel. Erlauben Sie, meine werten Herren, hier daran zu erinnern, dass seit dem Beginn meiner Geschichte ziemlich viel Zeit verflossen war und es schon auf Weihnachten ging. Aber dort ist das Wetter um diese Zeit mit den unsrigen nicht zu vergleichen. Es ist launisch und einmal verbringt man diesen Feiertag bei Winterwetter, das andere Mal vom Regen durchnässt. Den einen Tag friert es, den nächsten taut es. Bald ist der Fluss mit schmutzigem Eise bedeckt, bald schwillt er an und führt Eisschollen wie beim Hochwasser im Frühling. Mit einem Wort, es herrscht dort um diese Zeit ganz unbeständiges Wetter, oder wie man es in dieser Gegend nennt, Schlackwetter. Und so war es auch jetzt. In dem Jahre, in das meine Erzählung fällt, war diese Unbeständigkeit sehr verdrießlich. Während ich mit dem Ikonmal auf dem Wege war, hatten wir, ich weiß nicht wie oft, bald Winter, bald Sommerwetter. Was unseren Bau betrifft, war die Zeit sehr dringend, da die 7 Pfeiler fertig waren und eben die Ketten von einem zum anderen Ufer gespannt wurden. Unsere Arbeitgeber wollten natürlich die Ketten so schnell wie möglich miteinander verbinden, um an ihnen eine Notbrücke zur Materialbeschaffung während des Hochwassers aufzuhängen. Es gelang aber nicht, denn kaum hatte man die Ketten gespannt, als ein derartiger Frost einsetzte, dass man die Arbeit an der Brücke einstellen musste. So blieb es auch. Die Ketten hingen ohne Brücke. Dafür schuf Gott eine andere Brücke. Der Fluss war zugefroren und unser Engländer fuhr über das Eis des Dnepr, um sich um unsere Ikone zu bemühen. Als er zurückkam, sagte zu mir und Luca, »Wartet, Kinder, morgen bringe ich euch euren Schatz.« Herrgott, was empfanden wir bei dieser Nachricht? Zuerst wollten wir es geheim halten und nur dem Ikonmaler mitteilen. Aber kann denn das Menschenherz so etwas für sich behalten? Anstatt das Geheimnis zu wahren, liefen wir zu allen unsrigen, klopften an die Fensterchen, flüsterten miteinander und bemerkten gar nicht, dass wir von Hütte zu Hütte liefen. Der Schnee erstrahlte im Frost wie Edelsteine und am klaren Himmel funkelte der Hesperus. In dieser freudigen Hast verbrachten wir die ganze Nacht und in der gleichen, begeisterten Stimmung erwarteten wir den Tag. Vom frühen Morgen ab wichen wir keinen Schritt von unserem Ikonmaler und wussten kaum, wohin wir ihm die Stiefel nachtragen sollten, denn jetzt war die Stunde da, in der alles von seiner Kunst abhing. Er brauchte nur einen Wunsch über eine Handreichung oder etwas Ähnliches laut werden zu lassen, als schon gleich 10 davonrannten und in ihrem Eifer übereinander stolperten. Selbst der alte Maroi lief sich die Absätze von den Stiefeln weg. Nur der Ikonmaler selbst war ruhig, da er Ähnliches schon mehr als einmal erlebt hatte und bereitete sich ohne alle Hast zu seiner Arbeit vor. Er rührte Eiklar mit Quass an, prüfte den Lack, legte ein altes Brettchen in der Größe der Ikone zurecht, richtete eine scharfe, haarfeine Säge her, spannte sie in einen starken Bogen, setzte sich dann an das Fensterchen und verrieb die voraussichtlich notwendigen Farben auf der Handfläche mit den Fingern. Wir hatten uns alle vor dem Ofen gewaschen, reine Hemden angezogen und standen nun am Ufer und schauten nach der Stadt hinüber, aus der unser segenbringender Gast kommen sollte. Unsere Herzen schlugen bald hoch, bald verzagt. Ach, was waren es für Augenblicke, und sie dauerten vom Morgengrauen bis gegen Abend. Endlich sehen wir, wie von der Stadt her der Schlitten des Engländers auf dem Eise daherjagt, gerade auf uns zu. Uns alle überläuft ein Schauer, wir werfen die Münzen zur Erde und beten. Gott, Vater der Geister und der Engel, sei deinen Knechten gnädig. Und während des Gebetes fallen wir nieder auf den Schnee und breiten voll Verlangen die Hände aus, als wir plötzlich über uns die Stimme des Engländers hören. Hey, ihr Altgläubigen, da habe ich euch was mitgebracht. Und übergibt uns ein kleines Bündel in einem weißen Tuch. Luke empfängt es und erstarrt. Er fühlt etwas zu Kleines und zu Leichtes darin. Er lüftet die eine Ecke des Tuches und sieht, dass es nur der Beschlag von unserer Ikone ist und nicht der Engel selbst. Wir stürzen auf den Engländer zu und sagen ihm unter Weinen, »Man hat euch betrogen, euer Gnaden, das ist nicht die Ikone, man hat euch nur ihren silbernen Beschlag mitgegeben.« Aber der Engländer, ist auf einmal nicht mehr der gleiche, der er bis jetzt zu uns gewesen ist. Sicher hat ihn die Langwierigkeit der Sache verärgert und er schreit uns an. Was faselt ihr da? Ihr habt mir doch selbst gesagt, dass ich nur um den Beschlag bitten solle und den habe ich euch erbeten. Aber ihr wisst einfach nicht, was ihr wollt. Wir sehen, dass er aufgebracht ist und versuchen ganz vorsichtig ihm klarzumachen, dass wir die Ikone selbst brauchen, um eine Kopie von ihr herzustellen. Aber er hört uns nicht mehr an, jagt uns davon und erweist uns einzig die Gnade zu befehlen, ihm den Ikonenmaler selbst zu schicken. Sebastian begibt sich zu ihm und der Engländer fährt auf ähnliche Weise auch ihn an. Deine Bauern, sagt er, wissen nicht, was sie wollen. Sie haben nur um den Beschlag gebeten und erklärt, dass du, um einen Abriss zu machen, nur die Maße brauchtest. Jetzt heulen sie, dass er ihnen nichts nütze. Aber ich kann weiter nichts tun, weil der Erzbischof das Bild selbst nicht hergibt. Also fälsche rasch das Bild, wir wollen es mit dem Beschlag begleiten. Und dann stiehlt mir der Sekretär das echte Bild. Der Ikonenmaler Sebastian versucht als verständiger Mensch, ihn mit milder Rede umzustimmen und antwortete, »Nein, euer Gnaden, unsere Bauern verstehen ihre Sache schon. Wir brauchen wirklich das Bild selbst. Das hat man nur zu unserer Kränkung ausgedacht, dass wir angeblich nur feststehende Nachahmungen malen könnten. Wir haben zwar Vorschriften, aber ihre Ausführung ist der freien Kunst überlassen. So ist uns beispielsweise vorgeschrieben, die heiligen Sosima oder Gerasim mit dem Löwen abzubilden. Der Fantasie des heiligen Malers aber ist es freigestellt, den Löwen nach seiner Auffassung darzustellen. Ebenso wird der heilige Neophyt mit einer Taube abgebildet, Konon Geraditsch mit einem Blümchen, Timofetsch mit einem Heiligenschein, Georgitsch und Sava, der Stratilate mit Lanzen und Konrad mit Wolken, weil er die Wolken abgerichtet hat. Aber jeder Ikonenmaler hat die Freiheit darzustellen, wie die Fantasie seiner Kunstfertigkeit es ihm erlaubt. Und so kann ich wiederum nicht wissen, wie dieser Engel gemalt ist, den man vertauschen will. Der Engländer hörte sich das alles an. Aber dann jagt er den Sebastian wie uns hinaus. Wir hören auch keine weiteren Entschlüssel mehr von ihm. Und so sitzen wir, meine werten Herren, wie die Krähen am Flusse und wissen nicht, ob wir ganz verzweifeln oder ob wir noch hoffen sollen. Zum Engländer wagen wir uns nicht mehr. Und nun beginnt auch noch das Wetter mit unserer Stimmung Wesenseins zu werden. Ein entsetzliches Tauwetter bricht an. Es regnet ohne Unterlass. Der Himmel sieht tagsüber wie eine Rauchwolke aus, und ist nachts so finster, dass der Hesperus, der doch sonst im Dezember kaum vom Himmelsbogen verschwindet, kein einziges Mal aufglänzt. Alles war düster wie in einem Gefängnis, und ebenso begingen wir auch das Weihnachtsfest. Am Heiligabend aber brach ein Gewitter los, und dann setzte ein Gussregen ein, der 2 Tage und 2 Nächte unaufhörlich niederströmte. Er schwemmte den ganzen Schnee weg und spülte ihn in den Fluss, auf dem das Eis blau zu werden und sich zu blähen begann, um am letzten Jahrestag zu bersten und stromabwärts zu treiben. In den trüben Wellen schiebt sich Scholle auf Scholle und alles staut sich bei unseren Booten. Berstend und krachend türmt sich das Eis zu Bergen und dröhnt, Gott verzeih mir, wie entfesselte Höllengeister. Dass die Pfeiler diesen Druck aushielten und stehen blieben, war erstaunlich. Millionen hätten verloren gehen können. Aber uns war es nicht darum zu tun. Unser Ikonenmaler Sebastian wurde ungeduldig, packte seine Sachen und wollte in andere Gegenden ziehen, weil er sah, dass er hier keine Arbeit erhalten werde. Und wir konnten ihn durch nichts zurückhalten. Auch der Engländer hatte anderes zu tun. Das Tauwetter hatte auf ihn solchen Eindruck gemacht, dass er fast von Sinnen gekommen wäre. Er ging, wie man sich erzählte, immer umher und fragte alle, denen er begegnete, »Wohin bloß, wohin?« Dann hatte er sich plötzlich beherrscht, ließ Luca zu sich rufen und sagte, »Weißt du was, Bauer, gehen wir deinen Engel stehlen.« Luca antwortete, »Einverstanden.« Aus Lukas Erzählung war zu entnehmen, dass der Engländer geradezu danach dürstete, Gefahren auszukosten. Er hatte also vor, morgen zum Erzbischof in das Kloster zu fahren, den Ikonenmaler als seinen Vergolder mitzunehmen und zu bitten, man möge ihm die Ikone zeigen, damit sein Begleiter eine genaue Kopie für die Beschläge anfertigen könne. Währenddessen würde Svastian Gelegenheit haben, sich den Engel deutlich einzuprägen, um dann zu Hause eine Nachahmung herzustellen. Wenn dann der wirkliche Vergolder die Beschläge fertig hat, wird man sie zu uns über den Fluss herüberbringen. Und Jakov Jakovlewitsch wird wieder ins Kloster fahren und den Wunsch äußern, dem festtäglichen Gottesdienst des Erzbischofs beizuwohnen. Er würde im Mantel in die Kapelle treten, sich in dem dunklen Altarraum an den Opfertisch stellen, hinter dem unsere Ikone auf dem Fenster steht, das Bild stehlen, es unter den Mantel stecken und jemanden befehlen, den Mantel angeblich wegen der Hitze hinauszutragen. Auf dem Hofe hinter der Kirche würde dann einer der Unsrigen das Bild aus dem Mantel in Empfang nehmen und mit ihm auf das andere Ufer eilen. Und hier würde dann unser Ikonmaler das alte Bild während des Gottesdienstes aus dem Rahmen lösen und das Gefälschte hineinstellen. Dann sollte es jemand so zurückschaffen, dass Jakov Jakovlewitsch es wieder aufs Fenster stellen könne, als sei nichts geschehen. Warum nicht, sagten wir. Wir sind mit allem einverstanden. Nur gebt Acht, sagte er. Und denkt dran, dass ich sonst als Dieb dastehe. Aber ich will euch glauben, dass ihr mich nicht preisgibt. Luka Grilov antwortete, wir sind nicht, Jakov Jakovlewitsch, solchen Geistes, dass wir unsere Wohltäter verraten. Ich werde die Ikone Empfang nehmen und ihnen die beiden zurückbringen. Die echte und die Kopie. Nun, und wenn du durch etwas verhindert wirst? Was soll mich verhindern können? Nun, du stirbst plötzlich oder trinkst? Luca dachte nach, wie soll plötzlich ein derartiges Hindernis eintreten? Aber dann bedenkt er, dass etwas derartiges in der Tat vorkommen könne, dass der Schatzgräber den Schatz finde, auf dem Weg zum Markte einen tollen Hund begegne. Und er antwortete, für diesen Fall, gnädiger Herr, lasse ich Ihnen einen Menschen zurück, der, wenn ich nicht eintreffe, die ganze Schuld auf sich nimmt und selbst den Tod erduldet, sie aber nicht preisgibt. Und wer ist es, auf den er dich so verlässt? Der Schmied Maroi, antwortete Luca. Dieser Alte? Ja, er ist nicht jung, aber er sieht gar zu einfältig aus. Wir brauchen noch seinen Verstand nicht, aber er ist ein Mensch, der würdigen Geist in sich trägt. Was für ein Geist kann denn in einem dummen Menschen wohnen? Der Geistherr, antwortete Luca, wird nicht nach dem Verstande bemessen. Der Geist atmet, wo er will, und wächst gleich dem Haar, bei dem einen lang und üppig und bei dem anderen spärlich. Der Engländer überlegte. Gut, das sind alles interessante Empfindungen, aber wie soll er mir heraushelfen, wenn ich in die Patsche gerate? Das macht er so, antwortete Luca. Sie werden in der Kirche am Fenster und Maroi draußen vor dem Fenster stehen. Bin ich dann bis zum Schlusse des Gottesdienstes nicht mit dem Bilde gekommen, so wird Maroi die Scheibe einschlagen, durch das Fenster steigen und alle Schuld auf sich nehmen. Das gefiel dem Engländer. Interessant, sagte er. Interessant, aber warum soll ich dem dummen Menschen mit dem Geiste glauben, dass er nicht selbst davonläuft? Nun, das ist eben Sache des gegenseitigen Vertrauens. Gegenseitiges Vertrauen. Soll ich für einen dummen Bauern akzeptieren oder eher für mich unter die Knute? Wenn er sein Wort hält, unter die Knute. Das ist interessant. Man schickte nach Maroi, erklärte ihm, worum es sich handle, und er sagte, nun, was ist dabei? Und du wirst nicht davonlaufen? Fragte der Engländer. Maroi antwortete, warum denn? Damit man dich nicht peitscht und nach Sibirien verschickt. Aber Maroi erwiderte, nun, weiter nichts? Der Engländer ist vor Freude lebendig geworden. Reizend, wie interessant. Ende des 13. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.